möchte stärker werden, weil unsere Welt sehr grausam ist. Es ist ratsam, welke Blumen zu entfernen. Du fragst mich, ob ich mit dir komm, du flüsterst mir in mein Ohr. Du fragst mich, ob ich deine Hand nehm, ich hab keinen Grund, dich abzulehnen. Du fragst mich, ob ich mit dir komm, du flüsterst mir in mein Ohr. Du fragst mich, ob ich deine Hand nehm, du flüsterst mir. Ja, ich bin viel stärker, als ich je gedacht hab. Fliege höher, laufe viel schneller. Welke Blumen, wieso siehst du so traurig aus? Die Welt ist grausam, es ist traurig, aber wahr. Weil unsere Welt sehr grausam ist. Es ist ratsam, welke Blumen zu entfernen. Ja, ich bin viel stärker, als ich je gedacht hab. Fliege höher, laufe viel schneller. Vergiss die Wahrheit nicht, ja, ich bin viel stärker, als ich je gedacht hab. Ich entfern welke Blumen, wieso siehst du so traurig aus? Was willst du von mir? Ich mag wollen oder nicht, ich muss den Feind verfolgen. Ich bin nicht frei von dieser Welt. Was willst du von mir? Ich mag wollen oder nicht, ich muss den Feind verfolgen. Ich bin nicht frei von dieser Welt. Ja, ich egal bin wie hart. Viel stärker.